Fessel steht der breite See, gehängt in seinem Laufe der Strom. Im Sturze von türmenden Felsen hat gestockt und stumm der Wasserfall.